Wärme und alles ist teuer und ein ständiger Misthut. Vielleicht bin ich zu früh geboren oder alles ist zu spät. Diese Zeit gefällt mir nicht. Vielleicht ist dies die falsche Stadt oder gar das falsche Land. Dieser Ort gefällt mir nicht. Vielleicht ist dies die falsche Stadt oder gar das falsche Land.